Zusammenfassung der Theorie. Erstens. Das menschliche Bewusstsein ist polar. Dies ermöglicht einerseits Erkenntnisfähigkeit, andererseits macht es uns unheil und unvollkommen. Zweitens. Der Mensch ist krank. Krankheit ist Ausdruck seiner Unvollkommenheit und innerhalb der Polarität unvermeidbar. Drittens. Das Kranksein des Menschen äußert sich in Symptomen. Symptome sind in die Stofflichkeit gestürzte Schattenteile des Bewusstseins. Viertens. Der Mensch als Mikrokosmos enthält in seinem Bewusstsein latent alle Prinzipien des Makrokosmos. Da der Mensch aufgrund seiner Entscheidungsfähigkeit sich aber immer nur mit der Hälfte aller Prinzipien identifiziert, gelangt die andere Hälfte in den Schatten und ist damit dem Menschen nicht bewusst. Fünftens. Ein im Bewusstsein nicht gelebtes Prinzip erzwingt sich über den Umweg des körperlichen Symptoms seine Daseins- und Lebensberechtigung. Im Symptom muss der Mensch immer das leben und verwirklichen, was er eigentlich nicht leben wollte. Damit kompensiert die Symptomatik alle Einseitigkeiten. Sechstens. Das Symptom macht den Menschen ehrlich. Siebtens. Als Symptom hat der Mensch das, was ihm im Bewusstsein fehlt. Achtens. Heilung ist nur dadurch möglich, dass der Mensch den im Symptom verborgenen Schattenteil sich bewusst macht und integriert. Hat der Mensch das ihm Fehlende gefunden, wird das Symptom überflüssig. Neuntens. Heilung zielt auf Ganzwerdung und Einheit. Der Mensch ist heil, wenn er sein wahres Selbst gefunden hat und eins geworden ist mit allem, was ist. Und zehntens, Krankheit zwingt den Menschen, den Weg zur Einheit nicht zu verlassen. Deshalb ist Krankheit ein Weg zur Vollkommenheit.